herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Uncasts, die Folge 190. Android auf Spanisch. Ole. Ja, das muss man sagen, das war eine Veranstaltung und darum geht es eigentlich heute in der gesamten Sendung. Um die Neuigkeiten und um die Show, dem Mobile World Congress, dessen Name ich immer noch nicht richtig aussprechen kann, wunderbar. 2014, ja, die Android Show mit leichten Fehlern. Ja, und diese Fehler, da komme ich dann dazu noch. Zunächst mal das große Highlight, natürlich, worauf die ganze Welt gewartet hat, ja, das Samsung Galaxy S5. Und man kann sofort sagen, wenn man die technischen Daten sieht, das Gerät anschaut, wie das designmäßig ausschaut, dass es eigentlich so ist, wie ich es auch erwartet habe, nämlich, dass hier Samsung auf absolut nummersicher gegangen ist. Ja? Also mit anderen Worten, langweilig, ja, langweilig. 5,1 Zoll Display, 1080p Super AMOLED Screen, das ist schön angeben. Wir sollen bei diesem Super AMOLED Screen auch, also sollen einige Verbesserungen stattgefunden haben, so dass da ein paar Nachteile von dem AMOLED nicht mehr ganz so stark auffallen. 2,5 GHz Quad-Core Snapdragon 800 Prozessor mit Adreno eigentlich, 330 GPU. Ist okay, ja, das ist gut, das ist das, was man erwartet hat von dem Samsung Galaxy S5, also bis dahin schon mal gut, ja. Dann 2 GB RAM, das finde ich ein bisschen schwach, ja, 3 GB RAM wie die neuesten Geräte beispielsweise von Meizu oder von Xiaomi, das sollte also schon drin sein, ja. Und auch LG hat da, glaube ich, jetzt 3 GB Speicher im Angebot. Ich hätte jetzt gedacht, dass das S5 vielleicht sogar schon mit einem 64-Bit-Prozessor und 4 GB RAM rauskommt, ja, weil nur dann macht 64-Bit auch wirklich Sinn. 16 oder 32 GB interner Speicher, dazu komme ich später noch, ein unglaublicher Vorgang meiner Meinung nach, aber okay, jetzt warten wir erstmal ab. MicroSD-Kern-Slot bis zu 128 GB, auch das ist eine Verbesserung, wird man noch brauchen. 16 Megapixel Kamera hinten und 2 Megapixel Kamera vorne, gerade die Rear-Kamera ist da also wirklich sehr, sehr gut aufgerüstet worden und die soll auch von der Qualität sehr gut sein. Das, was die Kollegen von Android Central beispielsweise schon herausgefunden haben, die konnten das Gerät schon mal testen und da konnte man also erkennen, dass die Qualität doch sich deutlich gesteigert hat. Ist ja nicht schlecht, sehr gut. Android 4.4.2 KitKats, das hat man erwartet, ja, Bluetooth 4.0, USB 3.0, das ist auch eine gute Verbesserung, gerade wenn man dann Daten eben überträgt, aber auch das Laden wird dadurch vermutlich etwas schneller gehen über einen USB 3.0 Anschluss, weil da einfach mehr Spannung anliegt, mehr Strom anliegt. LTE Ausstattung dürfte ja klar sein, NFC, 2008er Milliampere Akku, Fingerabdrucksensor, das hat man also auch erwartet, das hatte ich ja auch schon im letzten Uncast berichtet, Heartrate-Sensor, ja, ist eigentlich nichts großartig Neues, das kann man auch emulieren, funktioniert sehr gut mit diesem Heartrate-Monitor, den es zum Beispiel gibt, kann also jedes Android-Gerät machen, nur dass das halt jetzt etwas, ein eigener Sensor dafür eingebaut wurde, ja, damit es auch benutzt wird. Okay. Wasserdicht und staubresistent. Also insgesamt ein gutes Update vom Samsung Galaxy S4, aber eben nichts, was einen von den Socken haut. Ja. Ist auch klar, das ist das Problem und das haben auch einige Leute geschrieben in der Presse, ja, dass Samsung offenbar jetzt an dem Punkt angekommen ist, wo sie dasselbe Problem haben wie Apple mit dem iPhone, dass sie einfach keinen Mumm mehr haben, jetzt das Gerät komplett zu ändern, weil sie dann eventuell alte Kundschaft verprellen könnten. Somit macht man nur, ja, wenig Neues, damit ja nicht das Ganze geändert wird. Das Design beispielsweise ist sowas von vor 5 Jahren. Also es ist schlimm, sorry, es tut mir leid. Immer das Gleiche. Ich will nicht sagen, dass das schlecht ist. Marktstrategisch ist es sogar gut, meiner Meinung nach, von Samsung. Und deswegen machen sie es auch, weil sie eben sich nicht das Geschäft kaputt machen wollen. Von daher absolut verständlich und richtig. Ja. Nur für mich ist es einfach sowas von langweilig, dass ich mir das Gerät schon alleine deswegen nicht kaufen würde, weil das einfach so aussieht wie das Samsung S3, das Samsung S4. Also, tut mir leid. Nö, ich will was Neues. Wenn ich ein neues Handy kaufe, will ich auch was Neues haben. Ja, dann muss es richtig schön neu sein. Ja. Aber ich bin ja da ein bisschen anders als der Massenmarkt. Ja. Auf jeden Fall ist es ein handfestes Update, aber eben nichts wirklich aufregend Neues. Es ist genauso, wie ich auch bei Apple immer das iPhone kritisiert habe. Ja. So kommt das neue iPhone da und unterscheidet sich von einem Vorgänger so marginal, dass man einfach nur noch langweilig, ja, fertig, ja, uninteressant. Und so sehe ich das hier eigentlich auch, trotz dass einige Punkte eben verbessert wurden. Es ist einfach dasselbe. Nein, und doch. Die Samsung Smartwatches hingegen, die haben ein komplettes Update erfahren. Ihr wisst ja, meine Einstellung zu Smartwatches ist Dinge, die Welt nicht braucht. Aber offenbar gibt es da einen Markt oder die Firmen orakeln da einen Markt zusammen für diese Smartwatches, bitte sehr. Und da, deswegen kommt auch die Samsung Gear 2 jetzt raus und das Gear 2 Neo. Ja. Und das wurde angekündigt auf dem Mobile World Congress und haltet euch fest, kein Android mehr drauf. Samsung hat tatsächlich einen Schritt getan, wo schon längere Zeit befürchtet wird, die ersten Geräte mit Tizen sind diese Smartwatches und auch die alte Galaxy Gear Smartwatch bekommt ein Update auf Tizen und damit Android frei. Ja. Nichtsdestotrotz nach dem Update beziehungsweise bei dem Gear 2 sieht alles so aus wie vorher auch, ja, minimalste Änderungen nur designmäßig und also man kann es so von außen nicht unterscheiden, ob es jetzt Android ist oder Tizen und auch die Verbindung natürlich zu Android ohne Probleme, also man muss da jetzt nicht Angst haben, dass man jetzt auch Tizen auf sein Smartphone machen muss, um die Galaxy Gear zu nutzen, das ist absolut nicht der Fall. Es hat auch keine Ankündigung stattgefunden von einem Tizen Handy. Also von daher brauchen wir jetzt nicht in Panik zu geraten, aber trotzdem ist es eine Sache, wo auch bereits Google-Offiziellen ihr Bedauern geäußert haben, dass eben auf den Samsung Gears jetzt eben kein Android mehr läuft. Ja, so ist es also. Da werden wieder Gerüchte in den nächsten Monaten aufkommen in den Medien, vor allem in den Massenmedien, ja, dass eben hier Samsung sich abwendet von Android. Kann man so nicht sagen, aber es ist schon eine interessante Sache, dass jetzt eben diese Smartwatches mit Tizen laufen. Ja, eben schon angesprochen, das Galaxy S5, grotesk meiner Meinung nach, lachhaft, wie groß das ROM ist beim S5. Und technisch gesehen, da kann das Gerät noch so viele Sachen mitbringen, ist das hier eine Armutserklärung, ein Armutszeugnis hier. Tatsächlich ist das ROM fast 8 GB groß. Und das ist absolut nicht tragbar, meiner Meinung nach. Das heißt, es geht weit weniger Speicher. Bei dem 16 GB Modell sind es deutlich unter 8 GB, was frei ist. Man kann das nicht mehr gutheißen. Vor allem in Korea wird man da wohl noch große Probleme haben. Oder es wird eine spezielle Version für Korea geben, denn da wurde ja Samsung verboten, diese Geräte mit dieser Bloatware rauszubringen. Ja, und man kann sich diese 8 GB auch nur damit erklären. Ich bin ehrlich gesagt schockiert, dass die Firmen hier sowas machen, statt die Geräte zu optimieren und ja, kleiner zu machen, so wie es früher mal gang und gäbe war, dass man Systeme permanent optimiert hat und versucht hat, kleiner zu machen, werden sie aufgebläht, aufgedunsen und damit natürlich eine Gefahr für Sicherheitsprobleme. Ja, je mehr Code verstrickt ist da drin, desto mehr Hintertüren können auch aufgetan werden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei einer Größe von 8 GB ROM, selbst wenn eben diese Sachen als Open Source dann vorliegen, was eben auch zum großen Teil nicht der Fall ist, weil ja viele proprietäre Sachen eingefügt werden bei Samsung in das System. Da muss man dann sagen, da ist also kaum noch ein Überblick zu bekommen. Und es ist auch nicht mehr meiner Meinung nach nachvollziehbar. Da wird offenbar meiner Meinung nach gemurkst beim Entwickeln, oder man verschwendet eben überhaupt keinen Gedanken an Code-Optimierung oder an irgendeine Optimierung. Genau das Gegenteil von dem eigentlich, was Google gemacht hat jetzt bei KitKat. Ja, KitKat wurde ja im Prinzip sch wesentlich schlanker, schneller und auch eben sehr stark optimiert. Und diese ganzen Vorteile gehen über den Jordan, wenn man ein Samsung-Gerät hat mit KitKat 4.4.2. Da ist nichts mehr davon übrig, offenbar. Denn hier wird nach wie vor alles reingebuttert, was man als Samsung gerne hätte, und totales Chaos. Ich finde das absolut nicht gut. Und auch die Kommentare, die darunter stehen, sind dann hier bezeichnet in dem von mir verlinkten Artikel jetzt hier. Die Leute scheinen wirklich da auch zu fragen, wie zum Beispiel, ja, warum gibt es dann überhaupt eine 16 GB-Version? Was soll man damit noch anfangen? Ne? Und es ist schon traurig. Ja. Also deswegen umso trauriger, dass HTC hier auf der Mobile World Congress nicht mal ein bisschen größer aufgetrumpft hat. Stattdessen kam nur wieder ein bisschen Werbung, ja, dass man es bereuen würde, sozusagen, wenn man jetzt ein Samsung kaufen würde. Und ich glaube, 23. März oder so soll da dann ein neues Gerät vorgestellt werden von HTC. Aber leider wurde halt nichts offiziell gemacht auf dem Mobile World Congress. Meiner Meinung nach auch ein schwerer Fehler. Gut, vielleicht konnten sie es zeitplanmäßig eben nicht hinkriegen. Kann ja sein. Ne? Die Telefone wachsen ja nicht an Bäumen. Immerhin wurde ein neues Kamerasystem vorgestellt mit 2 Kamerakomponenten. Ja? Damit sollen eben bessere Bilder in jeder Lage gemacht werden, das heißt auch bei schlechten Lichtverhältnissen, ja, eben wie gesagt 2 verschiedene optische Kamera, ja, Linsen, wenn man so will. Eine sieht man ganz deutlich etwas mit etwas größerer Öffnung, damit mehr Licht einfallen kann, eine mit etwas kleinerer Öffnung. Das ist ja immer ein Problem mit den, ja, ich mag da kaum zu sagen Objektiven, was da dran ist, weil das ist wirklich schon ganz schlimm. Ich habe ja schon gesagt, jede billige Digitalkamera ist eigentlich besser als die beste Smartphone-Kamera. Trotzdem interessant, dass hier HTC offenbar das Problem hier erkannt hat, dass die Kameras einfach ein bisschen besser werden müssen. Und hier dann auch zum Beispiel ein 15-fach optischer Zoom, ja, möglich ist. Ein 15-fach optischer Zoom, das wäre ja schon mal was. Allerdings, wie der hier gemacht werden soll, das kann ich beim besten Willen nicht sagen. Da bin ich auch noch ganz vorsichtig, ja. Also, wie das dann in der Praxis aussieht bei dem Handy, kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber 2-Megapixel-Sensor und 4-Megapixel-Sensor, diese beiden arbeiten dann zusammen. Ja, und dann kann man natürlich eventuell erwarten, dass da schon bessere Fotos zustande kommen, denn dann können Programme auch mehr Megapixel reinrechnen. Jetzt hört sich das so komisch an, ja. Aber es ist in der Tat so, dass wenn man eine Linse hat, ja, und die macht ein Foto, dann kann man rechnen, wie man will. Effektiv kann man nicht mehr rausholen aus dem Bild. Man kann es zwar verbessern durch viele verschiedene Algorithmen, aber 4 Megapixel sind zum Beispiel 4 Megapixel. Wenn man aber zusätzlich praktisch noch ein zweites Foto hat, dann hat man wesentlich mehr Informationen, die eine Software, wenn sie intelligent genug gestrickt ist, nutzen kann, um damit durchaus zum Beispiel ein 8-Megapixel-Foto rauszurechnen, die auch tatsächlich eine richtig gute 8-Megapixel-Qualität haben. Und nicht wie beim HTC vorher, wo man dann auch gesagt hat, ja, weniger Megapixel ist gleich besseres Licht. Aber trotzdem, ja, die Megapixel können eben nicht so aus der Luft gegriffen werden. Wenn aber zwei verschiedene Fotos anliegen oder zwei verschiedene Linsen, dann kann man das sehr wohl machen. Übrigens auch ein ähnliches System, was auch in der Astronomie verwendet wird. Ja, zum Beispiel auch, da hat man mehrere Teleskope, ja, die werden dann von verschiedenen Punkten aus werden Bilder gemacht. Dann werden diese Bilder zusammengelegt und man kann damit quasi ja, wie soll man sagen, eine größere Auflösung rausrechnen. Ja, insbesondere in der Radioastronomie wird das übrigens auch gemacht. Da hat man riesige Anlagen, die dann ausgerichtet werden und statt dass man dann eine riesige 100-Meter-Schüssel hat, verteilt man dann die Stationen über riesige Flächen, teilweise ganze also Erddurchmesser und dann macht man verschiedene Fotos, ja, und beziehungsweise Abtastungen und setzt diese dann zusammen, dann kriegt man eben eine Auflösung, als ob das eben mehrere Kilometer groß ist, obwohl die einzelnen Schüssen nur ganz, ganz klein sind im Prinzip. Also sowas wäre möglich, wäre denkbar, aber HTC hat noch nicht alles rausgerückt, so an Informationen. Deswegen ist natürlich auch viel Spekulation. Wer allerdings das All New HTC One mal genauer sehen will, der kann das tun. Da hat nämlich tatsächlich jemand ein Video geleakt und zwar in richtig guter Qualität. Ja, und Hut ab vor dem Kiddy, der das ja gemacht hat. Klasse Sache. Ist ein Prototyp, was da geleakt wurde. Und es ist äußerst faszinierend und man kriegt schon einen ganz guten Eindruck davon. Auch hier wird 4.4.2 drin sein, HTC Sense 5.5 übrigens. 12 Minuten dauert das Video, richtig gut und wie gesagt, mal eine gute Qualität, nicht wie sonst immer die Videos oder Bilder, die geleakt werden, wo man kaum was erkennen kann, sondern das ist richtig gut. Ja, also das sind sozusagen auch ein paar kleine leichte Fehler, wo mir eben bei dieser ganzen Geschichte da aufgefallen sind. Ja, also zunächst mal so dieser Wermutstropfen Tizen. Ja, das sorgt für Verunsicherung bei den Leuten und auch bei Anlegern teilweise. Die haben da schon geschluckt. Dann auch so Sachen eben wie das HTC wirklich das neue Flaggschiff noch nicht dort gezeigt hat. Ja. Also es ist schon sehr, sehr bedenklich. Ja. Also Sundar Pichai hat auch da noch die Beziehungen zu Samsung dann angesprochen auf einer Pressekonferenz, ja, weil offenbar gab es da wohl Bedarf. Ja, dafür, da wurden die Leute dann doch eben ziemlich unruhig. Und er hat also gesagt, dass also das Verhältnis von Google zu Samsung jetzt, dass da zu viel gemessen wird. Es ist ein sehr langweiliges Verhältnis, ja, und die würden eben ganz normal Business as usual machen. Da gibt's keine Reibereien, keine großartigen, weltbewegenden Absprachen oder ähnliches, sondern das scheint wie gesagt, ziemlich langweilig zu sein. So zumindest Sundar Pichai. Ja. Die Presse sieht es natürlich ganz, ganz anders. Interessant hier dabei war allerdings noch, dass Nexus 6 offenbar indirekt angekündigt wurde. Ja, und zwar für die zweite Hälfte des Jahres. Wir sind ja meistens so Richtung gegen Ende des Jahres. Ja, ich denke mal wieder so September rum. Das war natürlich nicht anders zu erwarten. Wie gesagt, ein Nexus kommt ja auf jeden Fall noch. Nur die Frage ist, was kommt nach dem Nexus 6? Der Name Nexus 6 ist sehr, sehr interessant. Ja. Aber da kann man auch noch nichts drauf gehen. Auch wenn es Samsung Galaxy S6 natürlich dann auch wieder genannt wird. Und die meinen vielleicht wird das neue Samsung Galaxy S6 gibt's dann auch als Nexus 6. Ja. Wer weiß. Nun ja, wie gesagt, auch auch Sundar Pichai bedauerte es natürlich, dass statt Android eben jetzt Xen verwendet wird in den Galaxy Gear 2 Produkten, aber ja, ist jetzt nicht beunruhigt. Ja. Also ich wäre jetzt langsam beunruhigt. Ja. Yola hat mit Sailfish OS jedenfalls auf dem Mobile World Congress einiges reißen können. Das heißt, sie haben sich mal ein bisschen in die Öffentlichkeit gespielt und konnten also mit ihrem Stand unter dem Motto Unlike the Rest, ja, also nicht wie die anderen, ja, oder nicht wie der Rest, schon ein bisschen punkten, ist auch interessant gewesen. Ich hätte es gern jetzt mal dort live gesehen. Ich war leider nicht dort, aber ich hätte es gern mal gesehen und auch mit der Mädel da in der gestreiften Firmenuniform gesprochen. Nein. Aber es war auf jeden Fall Andrang bei Yola. Es ist offenbar zu einem Namen geworden, das auch jetzt bekannt ist in der Branche. Es ist aber allerdings noch sehr, sehr viel zu tun, das weiß man auch bei Yola. Das Sailfish OS scheint aber immer beliebter zu werden. Das fragen auch immer mehr Leute daran, ob das jetzt nicht hier auf einer breiteren Gerätefront eben installiert werden kann, quasi auf Android-Geräten, so dass man das Android-Gerät flasht, Android runterwirft und da Sailfish OS drauf macht. Und vielleicht passiert es ja auch mal im größeren Stil. Angekündigt hat ja da bei Yola der Chef schon was, dass sie das also durchaus vorhaben. Nur wie da der Zeitplan aussieht, momentan ist Yola natürlich sehr stark beschäftigt mit dem Weiterentwickeln des eigenen Gerätes, beziehungsweise dann das Erscheinen auf den chinesischen Märkten und anderen asiatischen Märkten. Da hat man natürlich alle Hände voll zu tun und ich kann mir schon vorstellen, dass da Zeitdruck auch herrscht. Sony Xperia Z2, da gibt's eine positive Meldung für viele. Das wird nämlich jetzt ohne Screen Protector geliefert. Also die neuen Geräte dort, die Z2, die kommen ohne diesen Schutzfilm über dem Display. Das wurde immer von vielen kritisiert, weil der Schutzfilm leider auch gern mal zerkratzt. Nur austauschen ist halt eben nicht, weil das ein fest verklebter Screen Protector ist. Von daher, ja, war das zwar nicht gemeint, aber ob jetzt der Screen Protector zerkratzt ist oder das Display zerkratzt ist, spielt keine Rolle, wenn man das nicht mehr ändern kann. Ja. Es war aber auch mehr gedacht, dass es nicht zersplittert, das Handy, wenn es zum Beispiel runterfällt. Man weiß, dass zum Beispiel auch Scheiben, wenn man die abklebt, sind die wesentlich stabiler. Und das war offenbar auch ein Konzept, das von Erfolg gekrönt war bei dem Sony Xperia, denn in der Tat war es so, dass es weniger Schäden bei diesen Sony-Geräten gab insgesamt. Es war also nicht ganz so schlimm, wenn es mal runtergeflogen ist. Und bei anderen Geräten, ja, man kennt die ja, die Bilder oder die Telefone, wenn dann in Stadt rumläuft und naja, wie viel da mit zersplittertem Handy rumlaufen. Meistens ist es von einer bestimmten Firma, das Handy, ja. Die spielt er nämlich ganz, ganz gerne. Ja? Mit, so mit Spinnweben da auf der Rückseite, auf der Vorderseite. Ja, ja, schon schwierig. Gut, jetzt geht der Schutzfilm weg, was dann eventuell zur Konsequenz hat, dass diese genauso leicht kaputt gehen wie die vor der Konkurrenz. Ja? Man weiß nicht genau, was da passiert. Ich meine, das Glas selbst, dieses mit dem Gorilla-Glas, mittlerweile dürfte es ja bekannt sein, dass es hauptsächlich ein Kratzschutz ist, aber kein Schutz gegen Brechen. Ja, auch wenn das immer am Anfang gern so dargestellt wurde bei Corning Glass, dass dieses Gorilla-Glas ja Hammer mal draufhauen und so passiert gar nichts. Ja, in der Realität ist es so, einmal hingefallen, Glas ist kaputt. Ganz einfach. Und deswegen ja, muss man das mehr als Kratzschutz sehen. Ah, schauen wir mal, wie es da, wie das dann wird. Auf jeden Fall, viele dürften sich freuen, denn es war ja wirklich nicht ganz so toll mit diesem Screen Protector. Idee war gut, aber die Ausführung dann eben nicht mehr ganz so gut. Ein seltsamer Name hat LG mit seinem Zubehör für das LG Tablet 8.3 gemacht und dafür für Furore gesorgt, nämlich der Homeboy. Ja, bei uns denkt man sich nichts dabei, in den USA heißt es schon ein bisschen was anderes. Und wenn man da ins Geschäft geht und sagt, ja, ich hätte gern einen Homeboy oder kann ich mir einen Homeboy kaufen, ich weiß nicht, ich hoffe, derjenige kennt dann das Produkt, sonst könnte auch mal der Sicherheitsdienst gerufen werden. Ne? Aber auf jeden Fall ist das Teil eine Box, ja, das allerdings noch ein bisschen mehr kann. Schön finde ich, dass endlich mal eine vernünftige Box rauskommt. Ich meine, gut, Philips hat schon ein paar vernünftige, also so ist es nicht, es gibt schon was, aber dass noch mehr solche Boxen rauskommen für Android-Geräte. LG hier auch ein schönes Design. Übrigens wurde das Teil Design sowohl, also zumindest mal die Elektronik, ja, ob das Aussehen, weiß ich nicht, ob er das auch gemacht hat, jedenfalls von Mark Levinson, ja, der dürfte audiophil bekannt sein, ja, denn der hat schon ein großer Name eigentlich und ist mit vielen großen Firmen, die eben Musikelektronik anbietet, verquickt. Und niemand anderes als er hat dieses Gerät hier offenbar designt, ist auch sogar, steht auf dem Gerät drauf und ist unterschrieben auf dem Gerät. Haha, sehr schön. Natürlich aufgedruckt, ja. Und das Ganze ist, wie gesagt, ein Lautsprecher mit Bluetooth. Soll einen sehr guten Klang haben, aber zusätzlich ist da auch noch ein Anschluss für das TV vorhanden, um eben die Inhalte vom Bildschirm auf dem TV zu spiegeln, ja, und den Sound aber auf dem Gerät herausbringen, das damit dabei ist. Also sehr interessant. NFC ist auch mit drin, so dass man einfach nur das Gerät dran hält und dann wird's gekoppelt und fertig. Man muss sich da also nichts mehr kümmern. Auch das ist sehr schön. Und ich denke mal, das wird sicherlich seine Fans finden, wenn man keine Stereoanlage mehr daheim hat, haben will, ja, dann kann man das durchaus machen. Ich glaube, die Zeit heute ist durchaus schon so weit, dass man eigentlich keine Stereoanlage mehr braucht, dass man so eine Box mit seinem Gerät betreiben kann und dann spart man eine Menge Platz. Ja. Ja, was Schönes ist da passiert. Der Stefan hat es auch bei den Community News geschrieben, aber ich hab's jetzt mal in die normalen News reingesetzt, weil ich das vorher auch schon gesehen habe. Google Now Launcher ist jetzt verfügbar im Play Store für Nexus Geräte. Das ist schon nicht schlecht. Das ist der, wo ich mich so aufgeregt habe, ja, dass hier bei dem Nexus 4 nach dem Update auf KitKat 4.4.2 immer noch keine transparenten Leisten oben waren. Jetzt ist es verfügbar. Natürlich ist hier noch, sind ja noch andere Funktionen drin, beispielsweise, dass eben Google Now jetzt integriert ist mit einem Swipe nach links. Wird dann eben Google Now eingeblendet und damit hat man eben so in etwa dieselbe wie beim Nexus 5 auch auf dem Nexus 4 dann. So, jetzt könnt ihr denken, ach, der Ryu ist jetzt lustig, freudig, happy, ja, endlich was er wollte. Ja, aber dazu muss ich sagen, das wollte ich vor Monaten, ja. Jetzt ist mir das zu blöd. Auch deswegen, weil ich jetzt gesehen habe, wie groß das Ganze hier ist, ja, der Launcher. Und auch das finde ich nicht mehr schön. Jetzt muss ich mal gerade schauen, bei mir auf dem Handy wurde nämlich was anderes angezeigt, als hier auf dem Store steht. Da war ich nämlich auch etwas schockiert. Jetzt muss ich mal gucken, wie heißt der nochmal? Google Now Launcher heißt da ganz genau. So, jetzt gucken wir mal, ob ich den finde, natürlich so schnell nicht. Ja, Play Store wird auch immer unübersichtlich. Ja, so, Google Now Launcher, da haben wir's. Ja, also 11,8 Megabyte wird mal angezeigt, hat sich mittlerweile angeglichen an das, was im Web angezeigt wird. und das ist mir für einen Launcher einfach ein bisschen zu viel. Also in dem Bereich, da liegt auch andere Launcher, die durchaus noch besser sind als der also der Google Now Launcher. Ich bleib beim Holo Launcher. Jetzt habe ich mich dran gewöhnt, jetzt ist der Zug abgefahren, ja, Google, ja, also schon so wie bei dieser. War das so, Google Music All Access hat mir einfach zu lange gedauert, dann habe ich Deezer genommen, jetzt bleibe ich bei Deezer und die Entscheidung habe ich nicht bereut. Es gibt wesentlich mehr Titel bei Deezer als bei Google Music All Access. Hier bei mit Holo Launcher habe ich jetzt die gleiche Erfahrung gemacht. Holo Launcher ist sehr, sehr gut, lässt sich gut konfigurieren auch, kann man seinen eigenen Bedürfnissen gut anpassen. Ist Spyware-frei, ja, also hat nicht die Google-Suche als Homescreen, ja, ja, ist also schön gemacht und hat sogar nur 1,25 Megabyte. Im Vergleich zu den 11,8 Megabyte, also richtig schlank und rank und deswegen ist meine Entscheidung also klar gefallen für Holo Launcher. Bei dem bleibe ich jetzt, Holo Launcher HD übrigens. Und Google Now Launcher hat's bei mir nicht mehr aufs Handy geschafft. Und ja, das ist mal wieder ein Kapitel und in der Kategorie wer zu spät kommt, den bestraft der Ryu. Ja. Google Plus Update, das ist auch so eine Geschichte, da habe ich mich auch tierisch geärgert. Das Google Plus Update war ja schon ganz früh Anfang der Woche, ich habe es jetzt erst vor kurzem bekommen auf mein Gerät. Auch da war ich natürlich wieder mal stinkig, ja, ist ganz klar, wenn die anderen schon wieder ihre schönen Funktionen posten, was ihr neues Google Plus hat, dann will man ein Google Plus Update machen und sehe da, man kriegt noch die alte angeboten, auch hat keine Möglichkeit, es manuell zu machen. Unglaublich, ja. Aber dann hat sich schnell herausgestellt, nachdem ich das Update habe, dass eben die Edit-Funktion, hauptsächlich ging es eben um Foto-Edit-Funktionen, dass da eben jetzt nicht wirklich so viel drin ist, das mich umhaut jetzt, ja. HDR-Scape, das ist eine interessante Funktion. Da muss ich sagen, das ist nicht schlecht. Aber ansonsten hätte ich mir mehr Edit-Funktionen gewünscht, wie zum Beispiel das Verpixeln von Bildschirmbereichen, weil das braucht man immer mehr. Ja? Und da hätte ich mir gewünscht, dass es einfach und leicht geht, aber das ist so nicht der Fall. Und das finde ich zum Beispiel sehr, sehr schade. Mittlerweile braucht man das so bei fast jedem Foto, ja, wenn man das veröffentlicht und das sind noch Leute irgendwo dabei und die wollen vielleicht nicht veröffentlicht werden oder in Deutschland gibt es zum Beispiel Bestimmungen, wenn ich ein Bild mache draußen, wo ein Autokennzeichen drauf ist, das ist nicht legal, das Bild darf man nicht veröffentlichen, ja, man darf Autokennzeichen nicht veröffentlichen, ich glaube sogar, dass man sein eigenes Autokennzeichen nicht veröffentlichen darf, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Und deswegen wäre so eine Funktion absolut notwendig, weil diese Bilder, da muss ich warten, bis ich daheim bin, ja, und muss die mit GIMP dann ändern. Ja, mit GIMP, weil der Online-Foto, der geht ja nicht mehr mit Firefox, ja. Da wird man zum Chrome gezwungen quasi. Auch das ist überhaupt nicht schön. Umso mehr hätte ich mir gewünscht, dass man eben solch eine Funktion zur Unkenntlichmachung, zur Verpixelung von Bereichen im Bild auch in Google Plus integriert. Ich weiß, es gibt genug Fotoeditoren im Market, die das können, aber die sind alle sehr, sehr groß, also brauchen sehr viel Speicher und dann hat man quasi drei Fotoeditoren drauf. Ja. Einmal den Original von der Gallery-App. Ja. Werde ich immer gefragt, wenn ich ein Foto editieren will, will ich den jetzt von der Gallery-App nehmen oder will ich den nehmen von Google Plus, also von Fotos? Und das wäre dann der dritte, den ich installieren würde. Also langsam muss ich auch sagen, Google muss mal schauen, dass sie die Funktionen nicht doppelt und dreifach im System haben, denn auch das bläht das System auf. Ich brauche ein Fotoeditor, ja, von Google direkt. Wenn ich einen anderen will, kann ich mir immer noch einen runterladen. Aber zwei offizielle Fotoeditoren, das ist einfach blödsinnig. Ja, also entweder die Gallery-App weg oder die Foto-App weg. Letzteres wird nicht passieren, weil das ist der neue Fotoservice, die neue Fotogalerie, wenn auch wichtige Funktionen fehlen. Ja. Also dann die Gallery-App weg. Ganz einfach. Also ich finde es komisch und verwirrend. Die Leute werden da nicht froh damit, wenn das, also ich sage schon so knallhart, ohne jemand beleidigen zu wollen, wenn es also Tech-Noobs sind, ja, die stehen da wie Ochs vom Berg, wenn die da der Auswahl gestellt kriegen, was soll ich denn jetzt nehmen? Was soll ich jetzt nehmen? Ja. Also ich find's eine ganz toll Doppelfunktion von Google direkt. Also Apple verbietet es sogar doppelte Funktionen von anderen Anbietern. Das heißt, wenn Funktionen nachgebildet werden, die von Apple bereits vorhanden ist im Betriebssystem, dann werden diese Apps nicht freigeschaltet im Market, ja. Aber das finde ich nicht korrekt. Ja, das finde ich absolut nicht korrekt. Aber zumindest Google selbst sollte doch beim System darauf achten, dass nicht sie selbst Funktionen doppelt einfügen. Ja. Gut. Also sonst gab es aber auch noch optische Änderungen. Ja, weiß noch nicht genau, wie ich die bewerten soll. Es gab optische Änderungen, was das Google Plus anbetrifft auf dem Handy. Das Icon wurde mal wieder geändert. Sieht jetzt nicht ganz so gut mehr aus, finde ich. Dann gibt es hier Änderungen bei den Animationen. Also wenn man zum Beispiel was sagt man das? Plus 1, ja, Plus 1. Dann gibt es eine andere Animation jetzt. Und ja, wenn man Artikel wechselt, gibt es neue Animationen. Also es ist schon gut. Kleine Änderungen wurden da gemacht, aber jetzt nicht so drastisch. Deswegen waren die auch nicht im Mittelpunkt gestanden bei der Meldung jetzt über dieses Update. Ja, soweit zu Google Plus Update. Projekt ARA. Project ARA. Ja, oder ARA oder wie auch immer, ja. Ich glaube, die sprechen das ARA aus, damit es wie ERA, also die Ära, gesprochen wird, ja. Kann ich mir jedenfalls lieber vorstellen. HTC hat ja angekündigt, dass sie sich auf Billig-Handys konzentrieren wollen in Zukunft. Wenn das Flaggschiff jetzt auf dem Markt ist, wird eben Billig-Handys forciert. Und Projekt ARA ist etwas, das genau in diese Sparte haut von Google. Und zwar geht es darum, das möglichst beste Gerät für $50 auf den Markt zu bringen. Ihr kennt schon, ihr wisst schon, dass das dann eben ein Low-End-Gerät sein wird, aber dafür ist es auch gedacht für Low-End, denn es soll eben auf diese, wie es immer so schön heißt im Englischen, Emerging Markets, ja, also diese aufkommenden Märkte, ja, abgezielt ausgerichtet sein. Und da geht es halt um den Preis. $50 mögen für uns lachhaft sein. In einigen Ländern der Welt ist das schon so, wie wenn wir ein 600-Euro-Gerät kaufen würden. Ja. Oder noch schlimmer manchmal. Das muss man sich immer vor Augen führen und deswegen ist die Intention eigentlich ganz gut, ein Gerät heraus zu versuchen zu entwickeln, das auch vom Konzept her ein bisschen anders ist als das, was jetzt momentan auf dem Markt ist. Also so, ihr merkt schon, so richtig groß angelegt dieses Projekt, ja. Und da will man sich jetzt eben drauf versteifen, da möglichst viel rauszubekommen für diesen Preis. Und ich denke mal, das ist gut. Zunächst erscheint ein Entwicklermodell für $50. Ja, auch das ist sehr wichtig, denn auch die Entwickler in den entsprechenden Märkten müssen ja an die Hardware rankommen, um da mal zu gucken, ja, wie das aussieht. Es ist sehr, sehr ja, spartanisch ausgestattet, natürlich im Moment, ja, aber es ist ja in der Entwicklung. Ja. Es wird nach und nach kommen, ja. Aber interessant ist der mehr oder minder modulare Aufbau des Gerätes, das also quasi erweiterbar ist. Und damit kommt ein ganz neues System zustande. Das heißt, man kauft sich ein Grundgerät, ja, $50, und dann kann man eben zusammen verlangen oder je nachdem, wie man es kann, dann entsprechend noch das Erweitern. Und faszinierende Sache nur, das wird natürlich ein Riesenproblem bringen für HTC, die eben in den Billigmarkt da groß einsteigen wollen. Jetzt kommt Projekt ARA, man weiß noch nicht genau, wann das jetzt tatsächlich auf dem Markt offiziell erscheint, so dass es auch für den Massenmarkt zugänglich ist. Aber wenn das dann passiert, dann wird HTC mal wieder ein Problem haben, denn Google macht dann voll Konkurrenz in den Marken, den HTC jetzt eben eindringen will. Also HTC hat es wirklich nicht leicht und die können einem fast leid tun. Hoffentlich kriegt HTC noch die Kurve, gerade jetzt, wie gesagt, mit der langweiligen Galaxy S5-Vorstellung, wo man, ich sag's nochmal, wo man wirklich nicht sagen kann, dass das Gerät schlecht ist. Das Gerät ist gut, das ist sehr gut, das ist eine gute Verbesserung, aber es ist langweilig. Und hier würde ich mir jetzt noch mehr wünschen, dass noch mehr Anbieter kommen. HTC ist ja eigentlich ein sehr, sehr guter Anbieter im Android-Bereich, aber die Konkurrenz schläft nicht. Jetzt kommt Lenovo, ja, auch noch auf den Markt gedrängt, und zwar heftigst auf den Markt gedrängt. Die haben tatsächlich nämlich Ashton Kutcher eingestellt als Design Engineer, und das ist ehrlich, das ist kein Witz, ja, das ist kein Scherz. Ashton Kutcher ist offiziell Product Engineer bei Lenovo, der hat sogar einen Firmenausweis bekommen. Klar ist das natürlich auch größtenteils ein Publicity Stunt, aber ist offiziell Mitarbeiter als Product Engineer. Ich weiß nicht, ob das so positiv ist. Also, naja, okay. Aber auf jeden Fall wird's wieder Lenovo in den USA vor allem ins Gespräch bringen. Ich denke, auch bei uns wird's ins Gespräch kommen, deswegen großartig. Auch das Yoga-Tablet hat er offenbar schon mitgearbeitet, ja. Und jetzt eben auch bei Smartphones, also Smartphones, die eben bald von Lenovo, Motorola kommen. Ja, da kann, also was heißt bald, immer dran denken, ja, Produktzyklus ein Jahr ungefähr, ne? Da kann dann eben auch Ashton Kutcher seinen Finger im Spiel haben. Und für Fans natürlich das Kutcher-Phone, ne? Das muss man haben, ja, ganz klar. Also ich finde es schon witzig, also ehrlich gesagt, wenn das im April gekommen wäre, die Meldung, dann hätte ich das, ohne auch nur 5 Sekunden darüber nachzudenken, als April-Scherz abgetan. Aber es ist tatsächlich wahr. Aber wenn man genau darüber nachdenkt, bringt das eben viel Publicity für Lenovo, wenn jetzt auch noch amerikanische Stars dazu verpflichtet werden. Das war ja ein Ziel, als sie Motorola gekauft haben, in den USA mit ihren Produkten Fuß zu fassen. Ganz wichtig, ne, die Patriotismus-Keule schwingen, ja, anders da geht's in den USA nicht. Und dann kann man das auch schön machen, ja. Und mit Ashton Kutcher natürlich hat man da eine Galionsfigur wieder eingespannt und da kann man etliches draus machen. Also die Werbung kann das ausschlachten bis zum geht nicht mehr, ja. Kutcher Phone oder Made by American Stars, ja. Also das ist, da gibt's unmöglich viele Möglichkeiten, was da gemacht werden kann. Android auch bei Tablets Nummer 1 jetzt. Jawohl. Viele sagen ja, Android für Telefone ist gut, aber für Tablets hat sich Android noch nicht durchgesetzt. Haha, ich konnte das nie verstehen, weil die Zuwachsraten bei Tablets waren bei Android extrem hoch, schon in der Vergangenheit. Ja. So hat zum Beispiel 2012 bereits Android einen Marktanteil von 45,8% am Tablet-Markt gehabt. Und jetzt sind es tatsächlich 61,9%, das sind die Zahlen nämlich für 2013, ja. Und damit ist natürlich Android klarer Marktführer, weil auch Microsoft noch mit 2,1% hinzugekommen ist. Und das bedeutet natürlich, dass iOS auf 36% zurückgefallen ist in Tablets. Wir reden jetzt nur von Tablets. Ja. Das heißt, also, dass auch bei Tablets Android die Nummer 1 ist und damit ist die Mehr von, bei Tablets ist Apple aber immer noch die Nummer 1 endgültig vom Tisch. Jetzt auch bei Tablets Android Nummer 1. Wird nicht jedem gefallen. Glaube ich, ne? Gut, dann komme ich mal zu der Community-Sachen. Da gab's heute nicht viel. Ja, also da habe ich sage und schreibe nur eine einzige Meldung rausgefischt, aber klar, da hat natürlich alles, hat natürlich geschaut auf den Mobile World Congress, klar. Da gibt's ein Problem, und zwar mit dem, mit der Samsung Galaxy Micro SD Card nach dem Update auf Android 4.4, jetzt habe ich hier den falschen Link reingesetzt. Ja. Ich kann mal gucken. Habe nämlich den Direktlink zum Artikel reingesetzt. Aber das ist ja eine Community-Nachricht und da muss natürlich der Link zu der Meldung von. Wer hat mir die geschickt? Nanu, wo ist es denn jetzt? Hallo, jetzt finde ich es nicht. Nanu, sorry, dass ich jetzt gerade hier rumsuche. Oh Mann. Ich liefer's nach. Keine Ahnung, warum ich das jetzt nicht finde. Hat der hier nicht die Nachricht wieder gelöscht oder was? Ist ja sehr seltsam. Das ist ja. Nun gut. Also auf jeden Fall gab's in der Community eine Zuschrift wegen dem Problem, dass eben nach dem Update die SD-Karte nicht mehr ansprechbar ist. Warum ist das dann der Fall? Warum macht es Google? Ach, Entschuldigung, da kann ich natürlich lang suchen. Das kam per Mail. Genau, per Mail kam das rein. Da kann ich, wie gesagt, natürlich lang suchen. Ich sag's euch jetzt gleich, wer das geschickt hat. Name, Anschrift. Nein, natürlich nicht. Das macht man nicht. Moment. Ja, heute ist wirklich der Wurm drin. So. Okay. Also, Dude. Einfach nur Dude at Yahoo. Okay. Dude at Yahoo. Dude 360, genau. Er hat geschrieben, Hallo Rio, ich verstehe manche Sachen einfach nicht. Warum sperrt Google das Schreiben auf eine externe SD-Card mit dem Update auf KitKat? Dann eben den Link, den ich ihr auch im Artikel verlinkt habe. Ich habe KitKat auf meinem S4 installiert und nun brennt der Baum. Keine App außer die bereits fest installierten Apps können auf die SD-Card schreiben. Das ist besonders klasse bei Navi-Apps, die ihre Karten auf die externe SD-Karte schreiben wollen. Worauf muss ich nun warten, dass es wieder funktioniert? Auf Google, auf Samsung oder auf die jeweilige App oder wird es in Zukunft gar nicht mehr? Was soll das, frage ich dich als Doc-Rio, hast du Lösung oder Antwort? Was noch interessant ist, wenn das Gerät geroutet ist, dann kann das Problem gefixt werden. Ja, also erstmal danke, Dude360, für diese Nachricht. Es ist leider ein Problem, das schon bekannt ist. Ja, das mit der SD-Karte ist so eine Sache. Google will eigentlich weg von der SD-Karte. Ja, das hat's immer wieder deutlich gemacht bei den Stock-Android-Geräten, insbesondere bei den Nexus-Geräten. Und deswegen wird die Unterstützung immer mauer. Ja. Und es gab eben auch in der Vergangenheit immer wieder viele Probleme mit den SD-Karten. Sei es jetzt, weil die verwendeten SD-Karten nicht schnell genug sind, dann funktionieren einige Apps nicht, insbesondere zum Beispiel Video-Recording-Apps und so, ja. Aber auch eben dann das generelle Problem mit der Speicherverwaltung bei den Apps an sich, ja. Denn wo lege ich jetzt die App ab? Ist zum Beispiel die App abgelegt auf dem SD-Kartenspeicher, dann kann zum Beispiel diese App nicht gestartet werden, wenn man das Handy einschaltet. Ein großes Problem, beispielsweise jetzt, wo viele meiner Bekannten auf Xabba umsteigen, auf Jabba XMPP, da ist es so, dass man diese Sachen reinlegen kann auf die SD-Karte und dann hat man eben Probleme, weil diese nicht startbar sind. Das bedeutet also, man schaltet das Handy an, denkt, die App wird gestartet, weil man ja ausgewählt hat, dass es beim Start von Android automatisch geladen werden soll. Das geht nicht, weil zur Zeitpunkt der Initialisierung, also vom Booten, die SD-Karte noch nicht initialisiert ist, noch nicht eingelesen ist. Dann findet das Android-Handy diese App nicht auf der SD-Karte, dann startet das Programm nicht. Das war's. Und dann denken die Leute, es läuft im Hintergrund, es läuft nicht im Hintergrund. Und genau da ist nämlich ein Riesenproblem. Und das ist nicht das einzige Problem. Und deswegen lässt Google hier offenbar die Unterstützung langsam aber sicher fallen von der SD-Karte. Das ist sehr, sehr ärgerlich, vor allem, weil eben nicht genug Speicher in den Geräten drin ist. Vor allem eben bei den Nexus-Geräten würde man sich wünschen, dass da eben mehr Speicher drin ist. Wieso gibt's überhaupt dann ein Gerät mit so wenig Speicher, wenn man eben gar keine SD-Karte reinmachen kann? Und gerade auch wie bei den Samsung-Geräten, wie ich eben zum Beispiel gesagt habe, beim Samsung S5, ja, dann bringen die ein 16-Gigabyte-Gerät raus, also 8 GB ROM, ja, dann kommt noch was ab vom RAM-Speicher an sich, ja, dann hat man weniger als 8 GB frei, das kann nicht wahr sein, und dann muss natürlich die SD-Karte richtig angesprochen werden. So, jetzt ist das Problem, nach dem Update geht die SD-Karte nicht mehr, da müsste allerdings Samsung Sorge dafür tragen, dass es geht, weil sie haben ja das Android stark abgeändert und wenn dann eben ein neues System kommt von Google, dann können die das nicht so übernehmen einfach, sondern ich denke, da wurde einfach das übersehen, ja, dass man da ein paar Sachen eben ändern muss. Das ist nicht viel Änderung, aber ein bisschen was muss man ändern, damit es möglich ist wieder, ja. Und wie du es selbst geschrieben hast, wenn man das Handy geroutet hat, ja, dann kann das Problem gefixt werden. Das ist momentan auch meines Wissens nach die einzige Möglichkeit, wie man das fixen kann. Das heißt, das ist keine Hexerei. Also das ist nicht groß, da muss man jetzt nicht groß alles umbauen, dann braucht man kein neues ROM oder sonst irgendwas, sondern es kann recht einfach bewerkstelligt werden. Da hat Samsung gepennt. Und ich finde, da hat Samsung Sorge dafür zu tragen, weil Samsung eben nicht das Stock Android benutzt, sondern eben ein eigenes System, beziehungsweise eben ein stark abgeändertes System, und da müssen die auch dafür Sorgen tragen. Also ich würde so sagen, man muss auf Samsung warten, ob es dann in Zukunft gar nicht mehr gibt. Das halte ich für unwahrscheinlich. Ich denke, Samsung hat es einfach übersehen bei ihren Handys und da werden sicherlich noch viel, viel mehr Beschwerden kommen deswegen. Ja. Nicht auszuschließen ist, dass auch beim Update selbst bei dem Gerät, also ein Bug offenbar geworden ist, so dass normalerweise das Samsung sowieso geplant hat, aber irgendwas schiefgelaufen ist bei dem Update an sich. Auch das ist möglich. Und deswegen würde ich sagen, Samsung wird bestimmt bald ein Update rausbringen. Ja, man muss auch so sagen, hätte jetzt Samsung nicht sein eigenes System, dann wäre es wahrscheinlich auch so nicht mehr gegangen. Ja, offenbar will Google dann nur noch auf den Tablets hier groß mit SD-Kartenunterstützung anfangen, aber selbst, man sieht es ja selbst bei den eigenen Nexus-Tablets, ja, wie es da mit der Unterstützung für SD-Karten ist. Tja, so sieht das aus, lieber Dude 360, also oder 360. Ich hoffe, dass da möglichst schnell ein Fix für dein Handy erscheint, ja. Und ich glaube, du bist nicht der Einzige, der brennend heiß darauf wartet. Jetzt komme ich mal zur App der Woche und damit auch zum letzten Punkt vom heutigen Uncast. Open Camera hat es diesmal geschafft bei mir als App der Woche. Warum denn Open Camera? Ganz einfach. Bei den vielen verschiedenen Systemen, wie ich eben schon angesprochen habe, mit dem mit Samsung TouchWiz und HTC Sense und allem möglichen, die haben alle ihre eigenen Kamera-Apps, meistens aber mit Funktionen überfrachtet, die man gar nicht braucht oder sogar Funktionen, die darin fehlen tatsächlich, ja. Das gibt's auch, unglaublich. Auch zum Beispiel Leute mit älteren Betriebssystemversionen könnten das interessant finden, hier diese App. Hat nur, wie sich eine für eine super programmierte Open Source App auch ziemt, ja, nur 410 Kilobyte Größe, ist das nichts, ja. Wie gesagt, Open Source, es gibt sogar den Source Tarball zum Runterladen, ja, und zum eigenen Kompilieren, wenn man das will, und ändern, wohlgemerkt, und kompilieren, ja, kann man also auch machen. Und bietet sehr, sehr viele Funktionen, zum Beispiel Auto-Stabilisierung-Option, ja, wo das Bild dann tatsächlich gerade gemacht wird automatisch, ja, Multitouch-Zoom, man hat auch eine, natürlich eine, Blitzfunktion, auch eine Taschenlampenfunktion integriert, ja, wenn man erstmal das Objekt so beleuchten will, ja, mal angucken, dann auch verschiedene Fokus-Modi kann man einstellen. Das heißt, man kann einstellen unendlicher Fokus. Dann muss eben das Handy nicht nochmal einen Fokus machen. Das heißt, man kann schneller Bilder machen. Oder manueller Fokus. Oder eben zum Beispiel auch oder den normalen Standard, automatischen Fokus, wo immer wieder neu fokussiert wird. Sehr gut. Eine Gesichtserkennung hat es drin. Das heißt, da erkennt dann die Kamera, wenn man zum Beispiel jemand fotografiert und fixiert sich dann auf das Gesicht. Das heißt, dort wird scharf gestellt und der Hintergrund wird sein gelassen. Ja, egal, wo man jetzt das Handy gerade hinhält, das Gesicht wird dann erkannt. Auch das, interessante Funktion. Vorderkamera und Rückkamera wird erkannt. Des Weiteren kann man hier gleich sehen, dass mit der Helligkeit ein bisschen was gemacht wurde. Also die Helligkeitsausbeute ist richtig gut mit der Kamerasoftware, nicht schlecht. Die Auflösung von den Bildern kann geändert werden, die Qualität von den Bildern kann geändert werden, frei, also das heißt, man kann zum Beispiel einstellen 100% JPEG-Qualität oder 50% JPEG-Qualität, entsprechend kleiner sind dann die Bilder, aber die Qualität ist schlechter. Ja. Video-Audio-Recording ist damit auch möglich. Man kann auch sogar, und das finde ich sehr schön, auswählen, ob man das externe Mikrofon benutzen kann. Wer also zum Beispiel ein Headset drauf hat, kann zum Beispiel dort reinbabbeln und dann eben Kommentare, während er Video aufnimmt, machen direkt am Mundmikrofon, das heißt, Soundqualität wird da viel besser sein. Ein Timer für eben Selfies zum Beispiel oder diese Selbstauslöser eben zu machen. Ja, Burst Modes, verschiedene Burst Modes kann man sogar einstellen. Perfekt übrigens für Auto Awesome Shots bei Google Plus. Etwas, was die Stockkamera immer noch bei den meisten Geräten gar nicht drin hat. Sehr, sehr schade. Hiermit kann man es machen, kann zum Beispiel einstellen, alle Sekunden Bild machen, ja, oder alle 5 Sekunden Bild machen, und dann kann eben, wenn man 6 Bilder, oder 5, glaube ich, reicht, 5 Bilder gemacht hat, dann macht Auto Awesome eine kleine Animation daraus, ja, und damit kann man schon ziemlich viel anfangen, oder man schaltet auf den Modus, wo so schnell wie möglich ein paar Bilder hintereinander geschossen werden, damit man zum Beispiel den genau richtigen Moment nimmt. Viele nehmen das zum Beispiel auch, wenn sie Porträtaufnahmen machen, ja, sofern es die Auflösung erlaubt. Denn die Leute haben irgendwie die Veranlagung, immer zu blinzeln. Ja, also immer sind die Augen zu, wenn man so da, und wenn man hier so eine Shot-Serie macht, ja, wo man einen Haufen Bilder hintereinander macht, da ist mindestens eins dabei, wo die Augen offen sind. Ja, und da die so ganz schnell hintereinander gehen, dauert es dann lang, meistens merkt man das gar nicht, dann macht es da zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, und schon hat man eine Bilderserie und dann läuft's. Ja. Ja, und, also man kann auch den Shutter abschalten, das Geräusch, ja, kann man abschalten, und vieles mehr, Geotagging, also ganzer Haufen Informationen und eben Open Source Software, so dass man das auch anpassen kann, beziehungsweise eben auch sehen kann, wie schön effektiv das programmiert ist, denn mit 410 Kilobyte Größe und all diesen Funktionen, da kann man sich eine Scheibe mal davon abschneiden, manche, die UI gut. Da kann man sich drüber streiten, die hätte vielleicht ein bisschen schöner aussehen können, weil sie sich offenbar nicht an den Standard hält von Android, aber trotzdem ist sie einfach unverständlich. Gut, liebe Leute, das war's wieder für heute vom Uncast. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen habt, nur her damit, Google Plus Uncast Community, dort findet ihr ihr könnt mir auch eine Mail schreiben, rio@thenetcast.com. Alle Links und Informationen findet ihr unter uncast.thenetcast.com. Bitte an die Mehrzahl denken immer, ja, thenetcast.com. Und ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. World.